Ja, ungefähr die Hälfte des Tracks mit Anais Türlings, The Broken Piano, aufgenommen vor circa einem Jahr in Berlin und erschienen auf dem Label Audition Records. Ebenfalls auf Audition Records ist erschienen, wenige Monate später, von Tonomi Adachi mehrere Tracks mit Aufnahmen aus den Jahren 2007 bis 2010. Tonomi Adachi, wie der Name schon nahelegt, kommt aus Japan und bearbeitet mit in einem Infrarotsensor an seinem Hemd, seiner Jacke und Stimme praktisch so eine Mischung aus Elektronik und Stimmperformance. Und hören wir gleich mal einen Track rein, der hat den Titel You Could Use a Fork to Break a Door. Thank you. Ja, nach dem kurzen You Could Use a Fork to Break the Door, der erste Track der dokumentierten Aufnahmereihe bei Audition Records, war gerade zu hören. Ich von Tonomi Adachi. Tonomi Adachi wird demnächst, und zwar am 1. September, ein erstes Konzert der People's United Telepathic Improvisation Front präsentieren, abgekürzt PUTIF, und zwar Tonomi Adachi in Berlin und Jennifer Walsh in London. Also die beiden werden ein telepathisches Konzert, ich glaube die Berliner Zeit ist 14 Uhr, am 1.9. veranstalten, das dann später dokumentiert wird. Dazu dann vielleicht später mehr, wenn ich davon eine Aufnahme habe, werde ich sie vielleicht vorstellen. Jennifer Walsh kann ich schon ankündigen, eine sehr interessante Musikerin, die am 3. Dezember im Goldenen Salon im Hafenklang eine Präsentation in der Reihe Präsentationen des Position aktueller Musik, veranstaltet vom Verband für aktuelle Musik Hamburg, zeigen wird am 3. Dezember. Circa 20 Uhr wird es beginnen im Goldenen Salon. Darauf werde ich dann noch gesondert hinweisen in der Sendung davor. Und vielleicht gibt es auch einen Mitschnitt von ihrer Präsentation dann in der Klingding-Sendung zu hören danach im Dezember. Die Webseite des VAMH, vamh.de, ist auch eine gute Quelle für Konzerte mit aktueller Musik in Hamburg und Umgebung. Das nochmal gesondert der Hinweis. Und zum Schluss, weil ich das kurz angekündigt habe, die Zeit ist mir leider ein bisschen davongelaufen, noch eine Aufnahme von dem schon besprochenen Sampler oder der Compilation, die auf Audition Records aktuell erschienen ist. Sie hat den Titel The Other Mexico Behind the Pyramid. Das ist schon die dritte Ausgabe von dieser Compilation-Idee, und in der Idee geht es darum, aktuelle, ja, komponierte Musik kommt nicht so viel vor, eher zum Teil Drone-Musik, zum Teil offene Improvisation, zum Teil Elektronik, zum Teil auch was fast in die Richtung Weltmusik geht. Es sind sehr vollgepackte Dokumentation, zum Beispiel das dritte Ausgabe, das dritte Volume hat eine Länge von 97 Minuten und 26 Tracks. Ich spiele davon einen Track an und sage da kurz dazu was. Thank you. ein Ausschnitt aus Silence, gespielt von dem Tracto Ensemble. Das sind Sergio Amoreno Cello, Orian Luzzano Cymbal, also Becken, Klangobjekte und Bögen, Diana Olalde Xylophon und Klangobjekte, Nabor Alvarado Quartz Bowl, also ja, und Klangobjekte, Sergio Lopez, Circuits, also ich denke mal Kreis, ja praktisch Feedback, Konstruktion, entweder mit dem Mischpult, und Klangobjekte, Jasmin Gallardo, Objekte und Chordphone, und Rolando Hernandez, Stimme, Gitarre und Objekte. Und der Koordinator des Ganzen, das ist ein Workshop, der schon seit 3 Jahren stattfindet, und Workshop für freie Improvisation und Klangexperimente ist, der Leiter ist eben Fernando Vigueras, ein Workshop, der in der, ja, wie heißt die Universität, UVA, CCU, Centro de Vinculación Artista, Centro Cultural Universitato in Mexiko. Ich hatte vorher schon gesagt, dass es praktisch das Volume 3 ist von diesen Compilations über aktuelle Musik in Mexiko. Es ist also sehr viel da zu entdecken. Ich möchte das jetzt ein bisschen kurz fassen, weil das Features von Volker über Volker Hein so ein bisschen zu gedrängt werden würde. Das ist also alles zu hören und auch sehr unterlegt mit informativen Texten auf der Webseite Audition Records, die auch verlinkt ist über die Klingding-Seite. Nun zu dem Feature und zu Person Volker Hein. Volker Hein, auf ihn wurde ich aufmerksam durch eine CD, die vor 2 Jahren erschienen ist. Und zwar hat sie den Titel Sirene. Sirene ist erschienen bei der Edition RZ. Die Webseite dazu ist edition-rz.de, ein Berliner Label, das sehr ästhetisch ansprechend CD-Produktion herausbringt. Und bei den beiden CDs, die ich nun ein bisschen genauer mir angeschaut habe, das ist einmal die über Volker Hein und dann eine Aufnahme Compilation von Stücken von Christian Wolf, auch sehr gut besprochen dargestellt in dem Beiheft, in dem CD-Beiheft. Das kann ich also wirklich nur hervorheben, wie sehr sich die Edition RZ da Mühe gibt, um das auch inhaltlich zu bisschen verständlich oder darstellbar zu machen, was und wie die Musik entstanden ist. Volker Hein hat eigentlich, er ist 1943 geboren und hat mit Mitte 30 erste Unternehmungen in Komposition, wie er das nennt, gestartet. Er hat vorher so ein bisschen sich die Welt angesehen und 1960 Europa verlassen und war dann 10 Jahre in Australien, hat dann dort mit Theatergruppen, Reisen und Aufführungstourneen mitgemacht und als Clubsänger gearbeitet und als Hilfsarbeiter in der metallverarbeitenden Industrie. Dieser Aspekt wird oft sehr betont in seiner Biografie und er nimmt es jetzt oft in neueren Texten auch ein bisschen zurück. Das hat eben zum Beispiel mit zu tun, auch mit dem eingangs gespielten, am Anfang der Sendung gespielten Ferro Canto für großes Orchester. Das war ein Stück, was er 89 und 91 für Donaueschingen komponiert hat. Das kam aber leider nie zur Aufführung, diese Stücke Ferro Canto für großes Orchester und Tonband. Da hat es irgendwie Die konkreten Probleme sind mir nicht bekannt. Da müsste man den Komponisten fragen. Hören wir erstmal ein bisschen rein in die Musik. Und die CD fängt an mit dem Stück Ketten. Ketten für Kontrabass, Violine, Klavier und Perkussion von 2005, aufgenommen 2006 von dem Kammerensemble Neue Musik Berlin. Thank you. Ja, die längere Pause war jetzt kein Versehen, dass ich den Regler zu spät hochgedreht habe, sondern das ist einkomponiert in dem Stück, das wir gerade hörten, K10 für Kontrabass, Violine, Klavier und Percussion. In ähnlichen Klängen und musikalischer Form geht es in dem nächsten Stück voran oder weiter, dem titelgebenden Seren für Streichquartett. Das ist eine Komposition von 1983, also 22 Jahre vor der gerade gehörten entstanden. Sie hat eben auch wieder oder beschäftigt sich praktisch in dem mit einem Thema, das für Volker Hein eine Bedeutung hat in seiner Kompositionsarbeit, eben dem der vergehenden und auch zum Teil gegenläufigen Zeit, also dem Gefühl für beides, vergehende Zeit und gegenläufige Zeit, auf den plump realistischen Blick vielleicht für diesen Blick vielleicht ein bisschen missverständlich, aber in der Musik sind eben Möglichkeiten da, die es vielleicht in der komplizierteren Physik dann gibt, aber für das Alltagsbewusstsein vielleicht nicht so ganz naheliegend sind. Und das ist eben etwas, was für Volker Hein eine wichtige Rolle spielt, dieses Arbeiten mit der Zeit. Hören wir in die nächste Komposition rein. Seren für Streichquartett, gespielt vom Pellegrini-Quartett, 2010, vor 3 Jahren. Thank you. Thank you. Nach dem dichten Spiel wieder ein offener Schluss bei Sirene, der zweiten Komposition von Volker Hein, die auf der CD Sirene zu hören ist. Und ich finde, das hat ganz gut das dargestellt, was auch in dem Beitext zu der CD formuliert ist von Marta Agostini. Zwar, Heins Musik inszeniert einen akustischen Zustand wie in einer Schachtel von Spiegeln, deren vielfache Reflexionen sich ständig ineinander fügen und sich gegenseitig zertrümmern. Es ist die Untersuchung eines klanglichen Prozesses, der als solcher unzugänglich und auf dem Papier nicht darstellbar ist. Das ist natürlich ein Problem, womit er auch dass er zu bearbeiten hatte, als er Komposition oder ja, zumindest ja, Komposition geschrieben hat für Ensemble, und er hat das dann gelöst dadurch, dass er grafische Notationen geschrieben hat, versehen mit verbalen Hinweisen. Ich zitiere ihn jetzt persönlich: Der Komponist hat eine Vorstellung vom zu erreichenden Endpunkt, immer wissend, dass seine Vision nur bedingt umgesetzt werden kann. Es wird zum Beispiel eine exakte Position sowie Lautstärke und Geschwindigkeit der Aktion angegeben, die zum Ziel hat, dass der zu entstehende Klang sich verselbstständigt und ins Unkontrollierbare, Unberechenbare ausbricht. Auf solche Weise erscheint das, was Hein die Anarchie des Klangwerdens nennt. Klänge voller Hohlräume, die ins gesamte Spektrum, von dem sie momentan abgerissen werden, eingraviert sind. Das ist also das, was er in seiner Suche nach dem Unraffinierten, wie das hier geschrieben wird, nach dem poetischen Geräusch und dem komplexen Klang inklusive seiner vielen Facetten, seines ganzen Drecks als Abfall der schwingenden Zeit, Abfall des schwingenden Materials entstehen kann und entstehen soll bei den Kompositionen, bei den Arbeiten von Volker Hein. Es gab dann ein Auftragswerk, also ja, hören wir zuerst vielleicht nochmal ein Prälude zu Ferro Canto. Ich hatte das vorher schon angesprochen, das war ein großes Orchesterwerk, wo praktisch übrig geblieben sind die Fragmente 1, 2, 3, die über die CD verteilt sind. Auftragswerk 1989 für die Donaueschinger Musiktage, die aber aus Gründen von Unspielbarkeit abgesagt wurden. Das jetzt also, am Anfang hatte ich den zweiten Ferro Canto, das zweite Prälude gespielt. Nun das erste, das ist Friktionsmusik, also Reibungsmusik, Readymades aus Industrie und Natur, geriebene und gestrichene Metallplatten, mehrspurig geschichtete Zugbremsen. Das hören wir jetzt. Ja, das war ein Prälude zu Ferro Canto und ja, springen wir noch ein bisschen weiter in der CD. Es gibt dann noch einen Blues in B-Flat, der mit dem herkömmlichen Klischee von Blues wenig zu tun hat. Ein Cello-Solo-Stück, dann ein Bla 2, nennt sich das, von 1982 die Komposition. Eine Arbeit, die ja mit Tonband und Live-Zuspielung gedacht ist Resurrection Nummer 1, eine Auftragskomposition aus Sydney, aus Australien, und wo es eben auch darum ging, praktisch Zuspielbänder und darum, individuelle Stücke zu komponieren. Und worauf ich jetzt mich fokussiere, ist ein Auftragswerk des WDR von 2002, in der Zeit von 2002 bis 2004 erschienen, entstanden, Les Visages des Enfants. Und das war eine Zeit, in der Volker Hein jeden Tag im Radio Kurzwellenfunk gehört hat und da eben die Texte, die Ankündigungen internationaler Politiker zur Irak-Invasion sich angehört hat. Und ab Takt 268, das wissen wir jetzt noch nicht genau, wann der nun zeitlich angeordnet ist innerhalb des Stückes, kommt ein Text vor, der praktisch so maßgeblich für die Position auch des Komponisten zu dem Irakkrieg ist. Ich zitiere mal kurz: "Oh, but yeah, got it all wrong. All we wanted was to do away with this bad dictator man, to make the world a safer place and to give to the people democracy. Oh, but yeah, got it all wrong." Also das war praktisch die Chemie des Szenarios, die Volker Hein angefangen hat, auch aufgrund der Tatsache, dass er ständig diesen Kurzwellenempfänger mitgehört hat und da die verschiedenen Situationen und Texte von den verschiedenen Politikern, ist ja schon fast Folter, sich die immer anzuhören, und das eben kontrastiert zu der Situation, wie sie sich für die Bewohner des Iraks dargestellt hat, als dort bombardiert wurde und Hein sich dann Gedanken drüber gemacht hat, über den akustischen Aspekt an dieser Bombardierung, welche Geräusch, akustische Gewalt dort niedergegangen ist, und das in dieser Zeit hat er sich ein Vorrat an Tönen, Readymades, Intervallen zusammengestellt und Auszüge von dieser Radioreportagen, die in Zusammenhang mit den Buchstaben und transponiert in ein musikalisches Alphabet. Damit gelangt er, ich zitiere wieder aus dem CD-Beiheft, damit gelangt er zu Tonhöhen und Klängen, die von der Gewalt der Sprache geprägt sind, aber deren Verzerrung in rein musikalischem Sinn zu verstehen sind. Les Visages des Enfants ist keine aggressive, akustisch gewalttätige Musik, ganz im Gegenteil, sie bildet sich aus den ewigen Wiederholungen eines sparsamen, fein ziselierten Materials. Die Zeit wird nicht mehr reichen, das ist ein längerer Track von über 20 Minuten, genau gesagt 21:36. Hören wir nochmal rein, bevor Electronic Jam hier an den Start geht. Les Visages des Enfants. Okay. Das war die Klingling-Sendung, die nächste Sendung am 20. September mit Musik, aktueller Musik aus Hamburg.